Modul 2, Übung 3D. Und mein letztes und am meisten umstrittenes Beispiel sind Roboter, die Operationen teilweise oder sogar gänzlich alleine ausführen. Das ist keine Zukunftsmusik, sondern auch in deutschen Krankenhäusern schon fast Routine. Mein erster Gedanke hierzu war, toll! Roboter werden nie müde, sind nie schlecht gelaunt oder unkonzentriert. Also müssten sie doch die zuverlässigeren Operateure sein. Aber neuere Studien kommen zu ganz anderen Ergebnissen, denn Roboter können nicht spontan handeln. Sie können nur so arbeiten, wie sie programmiert sind. In unvorhergesehenen Situationen sind sie überfordert. So gibt es nach Operationen, die von Robotern durchgeführt werden, häufiger Komplikationen und Probleme. Roboter können eben, bisher, nur nach einem vorgegebenen Muster arbeiten und nicht spontan auf veränderte Situationen reagieren. Zum Abschluss möchte ich also die Frage stellen, ob die Fortschritte in der Robo- und Telemedizin nun insgesamt positiv oder doch eher negativ zu sehen sind. Mein Fazit lautet, solange das wichtigste Ziel der Medizin ist, den Patienten so gut und schnell wie möglich zu helfen, sehe ich es als selbstverständlich an, dass das technisch Machbare auch erprobt und durchgeführt werden sollte. Aus meiner Sicht sollte Technik immer weiterentwickelt und verbessert werden, aber nur dann, wenn das Ziel auch wirklich ist, den Patienten zu helfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch Fragen haben, bin ich gerne für Sie da.